Montag. Ding dong, halleluja. Zeit für Geld, Zeit für kommt. Mein Baby soll doch, weil er mich will, ey, und yeah, im ewigen Leben einzugehen. Ja, Molly need a fissa so, Molly need a fissa so, Molly need a fissa so, Molly need a fissa so, und so weiter. Et cetera, et cetera. Nagel dein Herz an mein Fensterkreuz, sei mich an meinen Sehnen ab oder stürz ab. Macht bald alle Abschussladen, mein Herz geladen, mein Herz entsichert, mein Herz ist heute noch angelegt. Ziel verfehlt, hab in die Versenkung und schon eher. Mordi mir auf ist das so, Mordi mir auf ist das so, Mordi mir auf ist das so, Mordi mir auf ist das so. Wie Sitz schon wieder Tageslicht, glaub es nicht, aber es ist da, niemand hat danach gefragt. Dienstag. Postkarte geht auf, Film im Unterkopf. Erdspalte tut sich auf, die Gluten krank an die Erde. Verschwand die Hälfte der Weltbevölkerung, alle Helden tot, Happy End. Im Krater blühen wieder die Bäume, freigegeben ab 16 Jahre. Ich wollte im roten Faden, streue Steinchen hinter mir. Mein Kopf ist ein Labyrinth, mein Leben ist ein Minenfeld. Mein Kopf ist ein Labyrinth, mein Leben ist ein Minenfeld. Abend und Ruhm, kurze Pause. Klarinette. Neues Spiel, neues Glück. Geh nicht überall. Weiter. Du bist immer mit der Angst verlies, hinterlies nur ein Verlies im Schatten nach. Und wenn dann einen Vorraum. Ich zeig halt alle Wunden, erzähle nur die Schnecken. Nimm meine Heilungskarte. Ein Leben für jeder, den Magen ist gepumpt. Hoppla. Nein, zu wie neuen Tag. Halleluja, nichts wie weg. Gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, nichts wie weg. Gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, sag ja, sag ja. Gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, gehst du in meine Richtung, heißer. Sonntag. Mein Kopf ist ein Labyrinth, mein Leben ist ein Minenfeld. Mein Kopf ist ein Labyrinth, mein Leben ist ein Minenfeld. Heißer, oh, heißer, heißer, oben Haut und Sieg. Oh, oh.